Also, der Titel Recht als irrationale Rationalität ist einem Zitat von Adorno aus der negativen Dialektik entnommen, wo es also heißt, Recht sei das Urphänomen irrationaler Rationalität. Und ich denke, das ist insofern doch auch eine zentrale Stelle in der negativen Dialektik, als ja in der negativen Dialektik generell der Bruch auch vollzogen wird mit bestimmten Elementen einer Denktradition, die im Wesentlichen auf Hegel zurückgeht und über Marx und vor allen Dingen den Marxismus bis heute auch in die Linke und radikale Linke hineinwirkt. Und zu dieser Tradition, denke ich, gehört auch eine Ökonomiekritik, die einerseits vom Staat nichts wissen will und andererseits vielleicht auch eine Staatskritik, die von der Kritik des Rechts nicht wissen will. Symptomatisch vielleicht dafür, dass es zur Kritik der Form des Rechts selbst bislang, also relativ wenig eben in der Linken gibt, ist, dass eben tatsächlich bislang außer der Schrift des kommunistischen Sowjetdissidenten Eugen Paschukanis, die allerdings auch einige Schwächen hat, so gut wie nicht zur Kritik des Rechts als oder der Rechtsform vorliegt. Paschukanis ist übrigens, um die Werbung noch kurz zu verlängern, auch im Saira Verlag verlegt und dort erhältlich. Dass also relativ wenig zur Kritik des Rechts vorliegt, liegt, vermute ich, auch daran, dass das Recht selbst auf einer inneren Rationalität beruht, die offenbar so plausibel ist, dass sie selbst denjenigen, die eigentlich eine Kritik an dieser Gesellschaft äußern oder äußern möchten, entweder gar nicht oder nur äußerlich, also immer dann, wenn Rechtsnormen gegen diese Rationalität zu verstoßen scheinen, Anlass zur Kritik ist. Vielleicht noch eine weitere Vorbemerkung: Wenn ich im Folgenden vom Recht spreche, dann meine ich stets das sogenannte bürgerliche Recht, also nicht das römische Recht oder das Kirchenrecht und auch nicht die Rechtsnormen autoritärer Staaten, die man vielleicht auch im weiteren Sinne als Recht, aber eben nicht in dem strengen Sinne, wie das hier behandelt werden soll, bezeichnen könnte. Es steht auch außer Frage und ist eben nicht, ist aber nicht mein Thema heute, dass es in der Geschichte der Menschheit Schlimmeres als das Recht und den Rechtsstaat gegeben hat und auch immer noch gibt. Das scheint mir aber nun kein zureichender Grund dafür zu sein, dass man das Recht loben müsste oder zum Recht kaum mehr zu sagen hätte als Gesellschaftskritiker, als dass es eben gegen dieses Schlimmere verteidigt werden müsse. Sollte die Situation tatsächlich einmal so sein, dass die Verteidigung des Rechts in den Händen ideologiekritischer Lese- und Diskussionszirkel liegt, dann sollte man sich wahrscheinlich auch schleunigst aus dem Staub machen. Da wir uns aber aktuell eben nicht in einer solchen Situation befinden, über die Zukunft des Rechts entscheiden zu können oder zu müssen, scheint es mir doch eher die Aufgabe kritischer Theorie zu sein, zu reflektieren, wie eben Rationalität und Irrationalität, Gewährleistung des Lebens einerseits und der körperlichen Unversehrtheit und das Opfer andererseits im Recht selbst aufeinander bezogen sind. Das freilich ist eine Aufgabe, die abschließend zu behandeln, ich mir nicht anmaßen würde. Mir geht es vor allem darum, mir selbst über einige Aspekte dessen, was ich in meinem Artikel die Logik des Rechts genannt habe, klar zu werden und bestenfalls eine Diskussion darüber anzustoßen. Bei einer solchen Diskussion muss man eben weder vergessen, dass es Schlimmeres als das Recht gibt, noch in der Lage sein, denke ich, anzugeben, wie etwas Besseres als das Recht aussehen könnte. Denn, also ich zumindest, habe in der Tat auch keine Ahnung, wie eine vernünftige Alternative zum Recht sich gestalten könnte. Und um auch das gleich vorwegzuschicken, wenn ich im Folgenden Alternativen zu dieser Logik des Rechts benenne, dann geschieht das eben keineswegs als eine Empfehlung, sondern um diese Logik selbst deutlicher werden zu lassen. Eine letzte Vorbemerkung vielleicht noch. Der Text könnte einigermaßen sperrig und vielleicht auch langweilig erscheinen. Letzteres liegt, hoffe ich jedenfalls, daran, dass das Recht selbst eine ziemlich langweilige Angelegenheit darstellt. Und die Sperrigkeit liegt, denke ich, daran, dass ich eben notwendigerweise sehr viele Bestimmungen zum Recht machen muss, die teilweise mehr oder weniger banal sein mögen. Und von daher vielleicht als Hinweis, es könnte beim Zuhören möglicherweise helfen, wenn man sozusagen die Grundfrage im Auge behält, nämlich ob die Ambivalenz von Rechtsform und Rechtsinhalt, von formalrechtlicher Seite und Sonderrecht oder von Vermittlung und Befehl dem Recht äußerlich ist oder, was ich eben vertreten möchte, dem Recht notwendig immanent ist. Und ich fange jetzt an, den Text, den ich eben für die Polemos geschrieben hatte, in einer gekürzten Fassung hier vorzulesen. Die Frage nach der Wahrheitsfähigkeit des Rechts ist weder eine moralische noch eine abstrakte, sondern eine konkret erkenntniskritische. Abstrakt ist nicht die Reflexion auf die Voraussetzungen rechtsförmigen Denkens, sondern vielmehr eine vom Gesamtzusammenhang gesellschaftlicher Wirklichkeit, und das Recht ist eben gesellschaftliche Wirklichkeit schlechthin, isolierte Parteilichkeit moralischen Standpunktdenkens, wie sie etwa in der linken Parole Recht vor Glaube, also so ein Artikel in der Jungle World mal, zum Ausdruck kommt. Gewiss gibt es bestimmte gesellschaftliche Situationen, in denen Partei zu ergreifen notwendig sein kann. Hier geht es aber um etwas anderes. Mir scheint bei aller Gegenwärtigkeit des Rechts in Diskussionen linker politischer Gruppen, dass der Begriff des Rechts doch merkwürdig unbestimmt und statisch bleibt. Das führt zum Teil zu Artikelproduktionen, in denen eine ideale bzw. idealisierte Vorstellung von dem, was das Recht sei, einer bestimmten Rechtspraxis gegenübergestellt wird, die dann gegenüber diesem Rechtsideal als eine Verfallsform erscheint. Der Kritiker dieser Verfallsform tritt auf wie ein das Recht besser verstehendes Bundesverfassungsgericht, das ein statisches Rechtsideal als Maßstab gegen den dynamischen Verfall des Rechtsideals zu verteidigen hätte. Das einzig wirkliche Ideal des Rechts kann natürlich nur die Gerechtigkeit sein. Und so erweist sich dann auch beinahe die gesamte bestehende Kritik am Recht als Kritik an der Rechtspraxis im Namen einer höheren und zu verwirklichenden Gerechtigkeit. Dabei mögen sich die Vorstellungen davon, was wiederum Gerechtigkeit wäre, inhaltlich unterscheiden. Wobei sich im Grunde alle Gerechtigkeitsvorstellungen, ob nun links, rechts oder bürgerlich, in einem Satz zusammengefasst werden können. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also bei Marx etwa, wenn es heißt, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, dann wäre das eines mit Sicherheit nicht, nämlich Gerechtigkeit. Also es wäre eher, könnte man vielleicht sagen, der Versuch, jedem Einzelnen eine Gesellschaft zu schaffen, die jedem Einzelnen gerecht würde, aber eben nicht Gerechtigkeit als ein institutionalisiertes Prinzip. Wird das Recht allerdings als Instrument eines höheren Ideals gedacht, also als ein Mittel eines zu verwirklichenden höheren politischen Zwecks, dann kann die logische Konsequenz nur der autoritäre Staat sein. Das bürgerliche Rechtsideal dagegen, wir könnten auch sagen, die bürgerliche Vorstellung von Gerechtigkeit, versteht diese Verwirklichung des Rechtsideals gerade nicht als einen inhaltlichen Staatszweck, sondern formal. Davon ausgehen lässt sich wiederum eine andere Art der Kritik an der Rechtspraxis unterscheiden. Eine solche nämlich, die gerade das bürgerliche Rechtsideal, das rein formal sein will, zum Maßstab der Kritik an der Rechtspraxis macht. Kritisiert wird dann gerade umgekehrt, dass inhaltliche Bestimmungen, wie etwa die Religionszugehörigkeit, Naturschutz und so weiter, als Sonderrechte in die Rechtspraxis Eingang finden. Obwohl ich die Stoßrichtung dieser Kritik in praktischer Hinsicht durchaus teilen würde, weil eben der autoritäre Staat durchaus Schlimmeres bereithält als abstrakte Herrschaft und durch den Tausch vermittelt der Ausbeutung, glaube ich doch zeigen zu können, dass der Maßstab der formellen Seite des bürgerlichen Rechts die Wirklichkeit des Rechts zugunsten einer Idealisierung verfehlt, die sich über das Verhältnis der inhaltlichen und der formalen Seite des Rechts und damit eben zugleich auch über das Verhältnis von bürgerlichem und autoritärem Staat betrügt. Wenn die Rede von den dem Recht innewohnenden Tendenzen zu seiner eigenen Aufhebung nicht bloß eine Phrase sein soll, dann wäre wohl herauszuarbeiten, wie Rationalität und Irrationalität des Rechts aufeinander bezogen sind. Dabei müsste eigentlich auch die Frage auf der Hand liegen, ob ein Gegenstand, der eine nicht etwa äußerliche, sondern eben innewohnende Tendenz zur Selbstaufhebung zeigt, den emphatischen Ausdruck der Wahrheit verdient. Also so viel zur Eingangsfrage der Wahrheitsfähigkeit des Rechts. Der Standpunkt des Rechts. Das Recht erscheint nicht bloß als Institution, sondern muss sich von Zeit zu Zeit auch personifizieren. So klingelte, während ich gerade an den Vorarbeiten zu diesem Thema saß, früh morgens ein Gerichtsvollzieher an der Wohnungstür und verlangte die Herausgabe eines Kellerschlüssels, um der Wohnung oben drüber den Stromzähler zu verplompen. Am selben Tag noch sollten Zeitungen Vertreter der Stromindustrie die Überproduktion von Strom beklagen lassen, aber vermutlich hatte der klingelnde Vollzugsbeamte, der gewiss aus Verantwortung für die Natur im Bioladen einkauft und frühmorgens gekämmt und rausgebürstet auf die Rechtmäßigkeit seiner Forderungen verwies, Recht und Realität auf seiner Seite. Im Unterschied zum Wutbürger, der gewiss keine erstrebenswerte Alternative darstellt, zeigt dieser Aktivbürger qua Beruf, der sich zur Hauptbeschäftigung seines Lebens gemacht hat, Leuten, die mit der Realität nicht so erschreckend problemlos zurechtkommen wie er, den Strom abzuschalten, nicht die Spur pathologisch geltender Charakterzüge. Während dem Wutbürger nur sein diffuses Gerechtigkeitsempfinden bleibt, das freilich je weniger es begründbar ist, desto fanatischer behauptet wird, kann sich unser Gerichtsvollzieher ganz auf den Buchstaben des Gesetzes berufen. Wer den Standpunkt des Rechts einnimmt, speist sich selbst keineswegs auf, sondern hat immer schon gelernt, wie es ihm zugeht in dieser Welt und findet als Organ der Rechtspflege seine Tätigkeit so natürlich wie der Darm die Verdauung. Wie die Verdauung existiert das Recht nicht in erster Linie als etwas einfach Seiendes, sondern vor allem als ein Prozess. Im Unterschied zur Verdauung allerdings handelt es sich ausschließlich um einen Prozess gesellschaftlicher, das heißt zweiter Natur, auch wenn diejenigen, die an diesem Prozess wesentlich beteiligt sind, etwa Anwälte, Staatsanwälte, Richter und eben auch Gerichtsvollzieher, offiziell als Organe der Rechtspflege gelten, so als ob sie nichts wären als Natur. Das Recht muss als naturhaft erscheinen, weil es nur dann in einem strengen Sinne Recht ist, wenn es weitgehend alle Willkür und Zufälligkeit von sich auszuschließen vermag, ebenso als ob ihm Naturgesetzlichkeit zukäme. Konsequenterweise musste auch dem besagten Gerichtsvollzieher die naive Frage, ob es denn unbedingt nötig sei, jetzt den Strom abzudrehen, so absurd vorkommen, als fragte man einen Baum im Herbst, ob er denn nun unbedingt seine Blätter auf den Weg werfen müsse. Weil es sich allerdings eben doch nicht um einen naturgesetzlichen Prozess handelt, wäre eben auch das, was zunächst Prozess genannt wurde, genauer als eine Praxis zu bestimmen. So wenig wie die Waren selbst zu Markte gehen können, um sich auszutauschen, prozessiert das Recht von alleine, sondern ausschließlich in der Praxis der an ihm beteiligten Personen, die dadurch erst das hervorbringen, was Recht genannt wird. In seiner eigenen Logik kennt das Recht die Freiheit etwa als Vertragsfreiheit oder als die Freiheit eines Tatsubjektes. Die Organe des Rechts aber bleiben von Freiheit merkwürdig unberührt. Sie finden und vollstrecken, und wie das Verdauungsorgan haben sie dabei auch einen gewissen Ermessensspielraum und möglicherweise manchmal auch Krämpfe. Das Recht ist Recht nur so weit, wie es dem Primat seiner Form unterliegt. Vom abstrakten oder formalen Recht zu sprechen, ist daher auch keine spezifische Einschränkung, sondern nur eine nähere Bestimmung des Rechts selbst. Ein materiales Recht, das auf einen bestimmten Inhalt zielt, wäre zunächst kein Recht mehr, sondern Befehl. Seinem eigenen Begriff nach also stellt es nur fest und vollstreckt, was ohnehin immer schon Recht war und sein wird. Dass es immer schon war, ist freilich eine Fiktion, aber eben eine für das Recht notwendige Fiktion. In Erscheinung tritt das Recht immer dann, wenn es einen Streitfall gibt. Für den normalen Gang der Rechtsakte braucht man meist weder Richter noch Anwälte. Das heißt aber natürlich nicht, dass in diesem Normalfall das Recht abwesend wäre. Im Gegenteil, es ist die Form, in der sich alle gesellschaftliche Praxis in dutzenden Akten jeden Tag vollzieht. Das könnte sie aber nicht, wenn für jeden Akt, der potenziell in den Bereich des Justiziablen fällt, ein Gericht angerufen werden müsste. Das heißt, dass das Recht als Praxis voraussetzt, dass der normale Gang der Dinge die spezifische Rechtsform angenommen hat. Und da auch dieser Gang der Dinge eine Praxis ist, heißt das, dass dem Recht für die Rechtssubjekte eine Plausibilität zukommen muss, die etwa so selbstverständlich ist wie das Gesetz der Schwerkraft. Diese enorme Plausibilität ist aber alles andere als selbstverständlich. Marx hatte bereits am Anfang des Kapital auf den merkwürdigen Umstand hingewiesen, dass in der bürgerlichen Gesellschaft die Fictio Juris herrsche, dass jeder Mensch, also sein Zitat, als Warenkäufer eine enzyklopädische Warenkenntnis besitzt. Homolog ließe sich die nicht minder merkwürdige Fictio Juris hinzufügen, dass jeder Mensch als Rechtssubjekt ebenso über eine enzyklopädische Kenntnis der Rechtsnormen verfügt. Noch merkwürdiger ist daran, dass diese Fiktion nicht nur als Bedingung der Geltung des Rechts vorausgesetzt werden muss, sondern dass im Alltag ganz real die Rechtssubjekte im Großen und Ganzen in der Lage sind zu unterscheiden, was Recht und Unrecht ist, ohne jemals einen Blick ins BGB geworfen zu haben. Damit das Recht überhaupt derart plausibel sein kann, muss von ihm eine gewisse Anziehungskraft ausgehen. Und das galt offenkundig selbst für die Nationalsozialisten, die gewisse Bereiche des Rechts, vor allem das Zivilrecht, keineswegs angetastet haben. Das schließt gleichwohl eine bestimmte Feindschaft gegen bestimmte Rechtsgrundsätze nicht aus, aber es stellt sich doch die Frage, ob es jemals wirklich einen gesellschaftlich wirksamen Hass auf das Recht oder nicht vielmehr nur auf bestimmte Bereiche und Momente des Rechts gegeben hat. So, der nächste Abschnitt, den habe ich überschrieben, und das Recht als Form und als Praxis, da wird es gehen um Eigentum und Tausch und das Zivilrecht. Wenn der Reichtum die Form von Waren annimmt, ist vorausgesetzt, dass eine Ware auch dann meine Ware ist, wenn ich sie in actu nicht in meiner unmittelbaren Gewalt habe und wenn ich einen Anspruch auf ihren Wert habe, sobald ich sie weggegeben, das heißt getauscht habe. Weil die Waren selbst widerstandslos sind gegen die Menschen und sich nicht selbst austauschen, weil sie weder von sich aus jemandem gehören, noch den Wechsel ihres Besitzers anzeigen, so Zitat Marx, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in den Dingen haust, sodass jeder nur vermittels eines, beiden gemeinsamen Willensaktes sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigene veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Soweit das Zitat. Der geltungslogische Ursprung des Rechts als einer gesellschaftlichen Form ist das Recht zu kaufen und zu verkaufen. Er setzt voraus, die Ware eindeutig einem Besitzer zurechnen zu können, und diese Zurechenbarkeit macht den Einzelnen zur Rechtsperson. Eine Ware als meine Ware denken zu können, obwohl ich sie nicht in meiner unmittelbaren Verfügungsgewalt habe, ist bereits eine ungeheure Abstraktion. Jeder konkrete, besondere empirische und raumzeitliche Bezug zu dem Gegenstand scheint darin verschwunden. Immanuel Kant etwa sprach darum vom Eigentum auch als dem intelligiblen bzw. intellektuellen Besitz. Einerseits ist das Eigentum also nichts anderes als etwas bloß Gedachtes. Andererseits aber setzt es voraus, auch jeden anderen zwingen zu können, eine bestimmte Ware als die meine anzuerkennen. Dies ist nur dann möglich, wenn der Staat als von beiden Parteien unabhängige Instanz über diese wechselseitige Anerkennung des äußeren Mein und Dein wacht und die Gewalt besitzt, jeden auf seinem Territorium zu dieser Einhaltung zu zwingen. Weder das Moment des bloß Gedachten noch das des potenziellen äußeren Zwangs lassen sich voneinander isolieren. Tatsächlich wäre kein allseitiger Warentausch möglich, müsste er jedes Mal unmittelbar erzwungen werden. Und umgekehrt wäre er zugleich auch unmöglich, könnte er nicht immer auch erzwungen werden. Das Privatrecht ist die juristische Form, in der der Tausch oder genauer der Äquivalententausch vollzogen wird. Indem sich alle Waren und alle Arbeiten an einem allgemeinen Maßstab messen lassen müssen, liegt auf den Tauschenden nicht nur der äußere juristische Zwang, den anderen nicht um den Wert seiner Ware zu betrügen, sondern eben auch der stumme ökonomische Zwang, sich in der Konkurrenz zu vergleichen. Nur im Tausch realisiert sich die Verwertung des Werts. Doch die Menschen tauschen ihre Waren nicht aus der puren Freude heraus, ihnen dabei zuzusehen, wie sie ihre intelligiblen Besitzer wechseln. Allein durch den Tausch lassen sich die zur Bedürfnisbefriedigung nötigen Waren erwerben. Produziert wird auch nur solange davon auszugehen ist, dass sich die Produktion auch lohnt. Und lohnen kann sie sich wiederum nur durch die über den Tauschakt vermittelte Ausbeutung der Ware Arbeitskraft. Umgekehrt kann konsumieren nur, wer seine Arbeitskraft an jemanden verkaufen kann, für den sich die Ausbeutung auch lohnt, und an die Konsumgüter wird man nur dann herankommen, vermittelt über den Vertrag herankommen, wenn genug von ihnen auf dem Markt erhältlich sind. Wenn wir also konstatieren, dass der Vertrag die Form ist, in der sich die Praxis des Rechts vollzieht, er aber nur dann zustande kommt, wenn er von den Vertragspartnern auch gewollt wird, diese wiederum aber ihn dann auch nur wollen können, wenn es sich für sie auch lohnt, dann hängt in der Tat die ganze Rechtspraxis davon ab, dass eines nicht manifest wird, die Krise. Wenn an die Gebrauchsgüter für den alltäglichen Bedarf nicht mehr durch die Vermittlungen des Tausches heranzukommen ist, dann verliert die Vertragsform ihre Gültigkeit. So wird aber auch das Rechtssubjekt als Zurechnungspunkt der Vertragsfähigkeit und Vertragsverpflichtung prekär und damit der Schutz der Rechtsperson, das heißt ihres Eigentums und ihres konkreten Leibs, vor dem unmittelbaren Zugriff des Staates und der anderen. Das Privatrecht als die Form der Vermittlung des Äquivalententauschs ist das Recht in seiner reinsten Form. Der sedimentierte Inhalt dieser Form ist der gleiche und gerechte Tausch. Als Zivilrecht kennt das Recht nur freie Rechtspersonen, die sich auf dem Markt begegnen. Und diese Rechtsperson ist, wie ich bereits gesagt hatte, eine von allen konkreten Bestimmungen, außer der Zurechenbarkeit ihres Eigentums und damit dem Recht, dieses Eigentum zu verkaufen, losgelöster Zurechnungspunkt. Es muss weiterhin eine Instanz voraussetzen, die diese Rechtsperson auch zwingen kann, ihre Verträge einzuhalten, die weiter die Zurechenbarkeit der Rechtsperson, die ja immer als konkret leibliche mit individuellem Bewusstsein existiert, gewährleisten, und sie muss der Rechtsperson gewährleisten, dass alle Bedingungen erhalten bleiben, damit die Rechtsperson weiter Rechtsperson bleiben kann. Diese Instanz, die das gewährleisten muss, ist die sogenannte Öffentlichkeit, vertreten durch Institutionen, der Staat. Er muss die für die Allgemeinheit des Tausches notwendige Abwesenheit äußerer Gewalt sicherstellen, die Identifizierbarkeit der Rechtsperson garantieren und die allgemeinen Bedingungen für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktion bereitstellen. Weil der Äquivalententausch auch nur dann ein Tausch formal gleicher und freier Warenbesitzer sein kann, wenn alle Rechtspersonen vor dem Gesetz gleich behandelt werden, muss auch das Verhältnis der staatlichen Institutionen zueinander und des Staates zu den Rechtspersonen erstens überhaupt geregelt werden und zweitens nach dem Grundsatz formeller Gleichheit geregelt sein. Dem öffentlichen Recht, dem das zufällt, gehören wesentlich an das Staatsrecht, das Steuerrecht, das Verwaltungsrecht und das Sozialrecht. Das Völkerrecht gehört auch noch mit dazu, das habe ich aber hier in der Fußnote ausgeklammert, weil man bei dem Völkerrecht die Frage stellen kann, ob das überhaupt in einem strengen Sinne Recht ist. Aber das kann man vielleicht in der Diskussion noch darauf zu sprechen kommen. Das Strafrecht gehört einerseits formal auch zum öffentlichen Recht, weil hier die Öffentlichkeit gegen eine Privatperson verhandelt, ist aber andererseits auch derjenige Bereich des öffentlichen Rechts, der dem Privatrecht am nächsten kommt. Und weil dem Strafrecht gleichzeitig auch eine eigene Logik noch zukommt, werde ich das später gesondert darstellen. Jetzt zum öffentlichen Recht. Bisher wurde nur die formale Seite des zivilen bürgerlichen Rechts betrachtet. Weil die Krise aber in der Welt ist, seit es Geld als Kapital gibt, muss sich das Recht, dessen Idealtypus überzeitlich ist, auf seiner eigenen Grundlage gewissermaßen verzeitlichen. Es muss zur Aufrechterhaltung seiner eigenen Bedingungen auch innerhalb des Rechts fließend übergehen bis hin zum Tagesbefehl. Nicht aus purer Willkür der Beteiligten, sondern in Vorwärtsverteidigung des Status quo müssen so, auch schon mal wie in der Eurokrise, über Nacht Gesetze beschlossen und ratifiziert werden. Ökonomie und Recht sind beide aufeinander angewiesen, doch wie in der Fabel von Hase und Igel muss das Recht einerseits der ökonomischen Entwicklung immer einen Schritt voraus sein, auf die es andererseits immer nur reagieren kann. Im öffentlichen Recht amalgamieren sich die überzeitliche Notwendigkeit, die allgemeinen Bedingungen des Tausches aufrechtzuerhalten, mit den Reaktionen auf die je spezifischen innen- wie außenpolitischen Situationen. Die Schwierigkeit, die das öffentliche Recht bislang noch jeder Rechtstheorie bereitet, liegt darin begründet, dass sich der Niederschlag des politischen Willens in der Wirklichkeit des Rechts eben nicht vom Recht trennen lässt, weil die Staaten jeweils in bestimmten historischen, politischen und ökonomischen Situationen sich befinden. Auch ergeben sich aus der gesellschaftlichen Form selbst inhaltliche Ausgestaltungen des Rechts, wie die Bestimmungen zur Rechtsfähigkeit und so weiter. Rechtssubjekt etwa wird man einerseits mit einem Schlag. Tatsächlich und buchstäblich erwirbt man die vollständige Mündigkeit wundersam über Nacht. Andererseits veranschlagt das Recht fast ein Viertel der Lebenszeit, bis man soweit ist. Es kann also so ganz einfach und selbstverständlich dann doch nicht sein, die Fähigkeiten zum Rechtssubjekt zu erwerben. Und untrennbar gehört zu diesem Prozess die persönliche Abhängigkeit und auch Gewalt der eigentlich vorbürgerlichen Form der Familie, die, und auch das gehört selbst zur Ambivalenz des Rechts, einerseits staatlich geschützt wird und werden muss und auch andererseits immer wieder in Konflikt mit ihm gerät. Das öffentliche Recht ist weiter der Bereich, in dem durch Sozialgesetzgebung und Gesundheitsverordnung, eben in permanenter Vorwärtsverteidigung, der sogenannte soziale und öffentliche Frieden sowie die allgemeinen Bedingungen fortgesetzten Äquivalententauschs aufrechterhalten werden. Dabei spielt es nur eine untergeordnete Rolle, wie realistisch eine jeweilige Gefahr für die gesamtgesellschaftliche Ordnung tatsächlich ist. Eben weil es die grundlegende Aufgabe von Staatlichkeit ist, die Grenzen von Legalität und Illegalität eindeutig zu definieren, ist grundsätzlich jede Handlung gegen den Geist des Gesetzes und den Willen des Gesetzgebers, die nicht vom Recht eindeutig erfasst ist, mag sie für sich genommen gesamtgesellschaftlich noch so irrelevant sein, aber sie ist eben prinzipiell eine Gefahr für die Ordnung des Rechtsstaates. Das heißt umgekehrt aber auch, dass jede nicht von der rechtlichen Ordnung erfasste Handlung tendenziell als verbrecherisch erscheinen muss, zumal wenn sie weithin als moralisch verwerflich eingestuft wird. So gehen dann auch, nicht erst in neuerer Zeit, zahlreiche Gesetzesänderungen mit öffentlichen Skandalen einher, wie bei der aktuellen Verschärfung des Sexualstrafrechts und der Edati-Affäre zum Beispiel. Wenn Gesetzesänderungen häufig Reaktionen auf Einzelfälle sind, ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass es im öffentlichen Recht oftmals, zumindest de facto, Sonderrechte gibt. Das kann für bestimmte Berufsgruppen, wie Beamten generell oder speziell Soldaten und Polizisten gelten, oder auch für bestimmte Arten des Gelderwerbs, zum Beispiel wenn sie nach dem politischen Willen eingedämmt werden sollen, etwa die Prostitution, aber auch die Förderung bestimmter Berufszweige, sei es durch das Steuerrecht oder durch Subventionen, gehört im Grunde genommen in jenen Bereich der Sonderrechte. Weiter gilt das auch für Religionsgemeinschaften. So geht etwa die Kirchensteuer historisch auf die Enteignung der katholischen Kirche zu Beginn des 19. Jahrhunderts zurück, weshalb der Staat die Versorgung der Geistlichen übernahm. Auch die Einführung der obligatorischen Zivilehe durch Bismarck entstammt dem sogenannten Kulturkampf gegen den Einfluss der katholischen Kirche. Davon wirkte noch bis 2009 die als Ordnungswidrigkeit geltende religiöse Voraustrauung nach, die Priester mit einer Geldbuße belegte, die Paare trauten, ohne vorher geschlossene standesamtliche Ehe. Dem Geist nach handelt es sich dabei natürlich um Sonderrechte, die aber in den Grundsätzen der Allgemeinheit und Gleichheit entsprechend formuliert sein müssen. Dieser Widerspruch von Privileg und Gleichheitsgrundsatz ist nur ein Ausdruck des zentralen Widerspruchs zwischen der allgemeinen rechtlichen Form und der spezifischen politischen Situation. Das Recht löst weder, noch entscheidet es diesen Widerspruch, sondern enthält ihn und macht ihn zu einem rein nominalen Ordnungsproblem, nämlich hinter welchem allgemeinen Rechtsgut sich das Sonderrecht als dem Gleichheitsgrundsatz adäquat erscheinen kann. Soweit die Logik des formalen Rechts ihre eigenen, nicht rechtlichen, sondern politischen, gesellschaftlichen und so weiter Voraussetzungen verdrängt, soweit muss auch das öffentliche Recht sich selbst um seinen Sonderrechtscharakter betrügen. Sonderrechte sind von daher nicht grundsätzlich einer dem Recht fremden Sphäre entnommen, die dem rechtlichen Grundsatz der formalen Gleichheit von außen widerspricht, sondern gehören der Antinomie des öffentlichen Rechts selbst an. Das kann man im Einzelfall nun politisch kritisieren, einen grundsätzlichen Bruch mit dem Rechtsprinzip kann man aber nur dann darin erblicken, wenn man das Recht selbst als widerspruchsfreies und statisches System denkt. Praktisch kann das Recht seine eigenen Bedingungen eben nur in ständiger Vorwärtsverteidigung und im Bruch mit dem Grundsatz formaler Gleichheit erhalten. Die Rechtsform kann sich nicht in ihrer reinen Formalität erhalten, sondern bedarf der Sonderrechte zur Erhaltung ihrer eigenen Voraussetzungen. Während also das Zivilrecht weitgehend formal allgemein ist und den Äquivalententausch zum allgemeinen Inhalt hat, ist das öffentliche Recht notwendig immer schon ein besonderes in der Form des Allgemeinen. Was dann auch oft gesagt wird, ist, dass das Recht irgendwie universell sei. Universell ist das Recht bestenfalls in der Rechtsidee, die das universelle Tauschprinzip begleiten muss, niemals aber als geltendes Recht, denn jedes geltende Recht muss zwischen Staatsbürgern und Nichtbürgern grundlegend unterscheiden. Das öffentliche Recht vermittelt zwischen diesem Besonderen und Allgemeinen, wobei das jeweils Allgemeine insofern natürlich selbst immer ein Besonderes ist, insofern der jeweilige Staat ein Besonderer mit eigenen innen- und vor allem außenpolitischen Interessen ist, wobei man da speziell in Deutschland unfähig ist, außenpolitische Interessen auch als außenpolitische Interessen und nicht etwa als eine allgemeine universelle Ethik zu formulieren. Es war Hegel, der hervorgehoben hat, und Joachim Bruhn, der dann daran erinnert hat, dass in der bürgerlichen Gesellschaft eine wirkliche, personifizierte Vermittlung egoistischer Privatinteressen und den allgemeinen Interessen des Staates stattfindet. Im Stand der Tapferkeit, dem Soldaten. Was sich im Friedenszustand noch als besonderer Stand von der Gesellschaft absondert, drängt als reale Vermittlung der Zerrissenheit in Bourgeois und Citoyen, die sich noch durch die Subjekte hindurchzieht, immer schon auf die Erhebung dieses Besonderen zur Allgemeinheit. So heißt es dann bei Hegel eben, die Aufopferung für die Individualität des Staates ist das substanzielle Verhältnis aller und hiermit allgemeine Pflicht. Und weiter bei Joachim Bruhn, die Vermittlung, also von Bourgeois und Citoyen, existiert allerdings, nicht jedoch als Versöhnung, sondern als Tod in der bedingungslosen Pflicht zum Töten und zum Opfer. Der Soldat versöhnt in äußerster Negativität den konkreten Egoismus mit dem abstrakten Altruismus des in der Form des Subjektes konstituierten Individuums. Er verkörpert das Bereitsein zur Aufopferung im Dienste des Staates. Die Subjektform ist die Uniform, Rechtsform ist Mordauftrag. Soweit Joachim Bruhn. Und das ist das Unwahre, und zwar nicht in dem Sinne, dass es nicht stimmen würde, sondern dass es sich wirklich so unvernünftig verhält, des Liberalismus bzw. des bürgerlichen Rechts, dass Hitler wie kein anderer Bürger durchschaute, als sich die Deutschen unter seiner Führung aus einer Gesellschaft in ein opferbereites Mordkollektiv verwandelten. Weder in einer sogenannten Fragmentierung des Besonderen gegenüber der Allgemeinheit des Rechts, noch umgekehrt in einer von außen aufgezwungenen Verallgemeinerung des Rechts, liegt jener Übergang vom bürgerlichen zum totalen Staat, sondern der Nationalsozialismus war die Verallgemeinerung des besonderen Soldatenstandes zur Volksgemeinschaft und die unmittelbare Besonderung dieses Allgemeinen zum Volksgenossen. So, und jetzt weiß ich nicht genau, wie lange ich schon geredet habe. Hier könnte ich theoretisch aufhören oder noch zum Strafrecht vorlesen. Ich deute das mal als Aufforderung, noch weiterzulegen. Also zum Strafrecht. Vielleicht, weil es irgendwie spektakulärer ist und sich auch für die Literatur- und kulturindustrielle Produktion besser eignet als das Privatrecht, vielleicht aber auch, weil es älter ist als das moderne Recht, nimmt man in der Regel das Strafrecht statt des Zivilrechts zum Ausgangspunkt für Bestimmungen des Rechts. Nicht zuletzt das Strafrecht verleiht dem Recht in toto einen Gutteil seiner Plausibilität. Denn tatsächlich kann sich ja niemand wünschen, in einem Zustand zu leben, in dem ungestraft, gemordet, geprügelt und vergewaltigt werden darf. Die Frage ist allerdings, ob die Verhinderung von Gewalt oder, was auch manchmal behauptet wird, die Besserung von Straftätern der zentrale Zweck des bürgerlichen Strafrechts ist. Weder in den Gesetzbüchern noch in der juristischen und gesellschaftlichen Praxis wird man dafür jedenfalls eine Bestätigung finden. Beides mag zwar für den konkreten Strafvollzug oder auch für die sogenannte Sicherungsverwahrung eine Rolle spielen, macht jedoch gewiss nicht den Kern des Strafrechts aus. Zur Rationalität des bürgerlichen Rechts rechnet ja gerade die Abstraktion der Tat vom Täter, unter dem Gesichtspunkt einer moralischen Besserung des Täters, die, um das in aller Deutlichkeit zu sagen, gewiss nicht wünschenswerter als das bestehende Recht sein kann, würde diese Abstraktion überhaupt keinen Sinn machen. Die Bedeutung zentraler Kriterien des Strafrechts, wie Vorsatz, Fahrlässigkeit oder Unzurechnungsfähigkeit, würde sofort ihren Sinn verlieren, ginge es im Strafrecht etwa um die Begleichung eines entstandenen Schadens, Punkt. Zudem werden wohl die meisten Straftaten in Ausnahmesituationen oder von Wiederholungstätern begangen. Ginge es um die Verhinderung von Straftaten, macht es wenig Sinn, jemanden zu bestrafen, der in einer Situation eine Straftat begangen hat, in die er höchstwahrscheinlich ohnehin nicht wiederkommen wird. Und wieso sollte man unter diesem Gesichtspunkt einen Wiederholungstäter, der höchstwahrscheinlich ohnehin wieder gewalttätig werden wird, nach seinen begangenen Straftaten bestrafen und nicht einfach wegsperren. Also wie gesagt, es geht nicht darum, sozusagen das zu empfehlen, sondern um deutlicher zu machen, worum es geht. Bei Pashukanisch heißt es, Zitat, man stelle sich für einen Augenblick vor, dass das Gericht sich tatsächlich nur mit der Erwägung dessen abgäbe, auf welche Weise die Lebensbedingungen des Angeklagten derart verändert werden könnten, dass er entweder gebessert oder dass die Gesellschaft vor ihm geschützt würde. Und der ganze Sinn der Bezeichnung Strafe verflüchtigt sich sofort. Zitat Ende. Die Strafe, heißt es wiederum bei Immanuel Kant, die ich finde in bemerkenswerter Klarheit, Zitat, kann niemals bloß als Mittel, ein anderes Gut zu befördern, für den Verbrecher selbst oder für die bürgerliche Gesellschaft, sondern muss jederzeit nur darum wieder ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat. Denn der Mensch kann nie bloß als Mittel zu den Absichten eines anderen gehandhabt und unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt werden, wo wieder ihn seine angeborene Persönlichkeit schützt. Ob er gleich die bürgerliche einzubüßen, gleichwohl verurteilt werden kann. Zitat Ende. Das formale Prinzip, das hinter der Bestrafung steht, ist für Kant das der reinen Gerechtigkeit. Wiederum Zitat, nur das Wiedervergeltungsrecht, aber wohl zu verstehen vor den Schranken des Gerichts, nicht in deinem Privaturteil, kann die Qualität und Quantität der Strafe bestimmt angeben. Alle anderen sind hin und her schwankend und können, andere sich einmischenden Rücksichten wegen, keine Angemessenheit mit dem Spruch der reinen und strengen Gerechtigkeit enthalten. Zitat Ende. In anderen Worten, das bürgerliche Strafrecht ist die objektivierte, formalisierte und durch das Äquivalenzprinzip gemilderte Form der Rache. Objektiviert, weil nur der Staat das Recht hat, sie zu vollstrecken. Formalisiert, weil er es ohne Ansehung der konkreten Person, etwa ihrer Herkunft und ihres Geschlechts tut, ohne eigenes Interesse an der Strafe und, zumindest seinem Begriff nach, in strikter Trennung von privater Moral und Recht. So ist in das Strafrecht Materialita ein Prinzip eingegangen, das aus der Sphäre des Tausch stammt, die Äquivalenz von Schuld und Strafe. An das Äquivalenzprinzip ist das Recht gebunden, indem ihre Quantität, also dieser Strafe, neben dem Straftatbestand im Strafgesetzbuch festgehalten ist, woran die Rechtspraxis sich zu halten hat. Nach der reinen Lehre der Äquivalenz von Schuld und Strafe allerdings fällt es zunächst schwer, dem Argument Kants für die Todesstrafe für alle Mörder etwas entgegenzuhalten. Denn was sonst sollte der Tötung äquivalent sein als die Tötung des Täters? Gegenüber dieser logischen Rationalität des Rechts erweist sich das selbstverständlich Humanere, nämlich auf die Todesstrafe zu verzichten, seinerseits eigentlich als irrational. Doch Kants rigorose Härte gegen den Mörder basiert darauf, dass er die Kategorie der strafrechtlichen Schuld rational zu fassen versucht, indem er sie an den realen Schaden zurückbindet. Allerdings abstrahiert das moderne Strafrecht bei der Bestimmung der Schuld weitgehend von diesem konkreten Schaden, den ein Geschädigter erlitten hat. Insofern eben die Schuld nicht im Schaden für den Geschädigten besteht, sondern allein in der abstrakten Schädigung der vom Staat gesetzten Norm. Aus der formalen Perspektive muss die souveräne, unableitbare Setzung der staatlichen Norm als ein Moment der Willkür und Irrationalität erscheinen. Es ist allerdings auch kein Zufall, dass Kant hier als Beispiel die Äquivalenz von Mord und Todesstrafe wählt. Bei einem Diebstahl etwa wäre es deutlich weniger plausibel zu sagen, es sei einsichtig, dass die Strafe nur 4 Jahre Gefängnis sein kann. Die jeweilige quantitative Bestimmung einer Strafe ist zwar unableitbar, aber darum noch nicht willkürlich. Sie hat allerdings außerrechtliche Gründe. Wie im öffentlichen Recht wirken sich hier permanent spezifische gesellschaftliche Situationen und auch immer wieder öffentliche Skandale in der quantitativen Bestimmung strafrechtlicher Normen aus. Solche politischen Wertungen sichtbar zu machen, erlaubt ein Gedankenspiel. Vergleichen wir die Quantität der Strafe bei Verletzung der Norm einmal mit dem erlittenen Schaden im Hinsicht auf verschiedene Straftaten. Die Verletzung der Norm, einen anderen nicht umbringen zu dürfen, ist im Hinblick auf die Quantität der Strafe geringer als der vom Getöteten erlittene Schaden. Bei einem Diebstahl allerdings verhält es sich andersherum. Die Norm setzt die Quantität der Strafe weit über dem konkret erlittenen Schaden an. Relativ zum erlittenen Schaden wiegt also das Strafrecht Eigentumsdelikte schwerer als Mord und Totschlag. Das verglichen mit vergangenen Strafsystemen humane des bürgerlichen Rechts, seine Abstraktion von allem Besonderen und damit einhergehend die Bestrafung der bürgerlichen Rechtsperson anstelle des Leibes selbst, ist zugleich aber auch ein irrationales Moment des Strafrechts. Das im Grundsatz unabhängig von der besonderen Situation die Verletzung einer vom Staat gesetzten Norm die Strafe eben unausweichlich verlangt. Nochmal ein Zitat: Wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden leben. So kommentiert Kant im Anschluss an seine Argumentation für die Todesstrafe den Spruch: Es sei besser, dass ein Mensch sterbe, als dass das ganze Volk verderbe. Und damit wäre ich jetzt erstmal am Ende.